Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Angriff bereits im Jahr 2014 stattgefunden. Ob das Unternehmen erst in diesem Jahr von dem Angriff erfahren hat, ist bisher nicht bekannt. Bei dem Hackerangriff sollen Daten von mindestens 500 Millionen Nutzern gestohlen worden sein. Es könnte sich damit um einen der größten Angriffe im Netz überhaupt handeln. Die Hacker hätten Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstermine und verschlüsselte Passwörter ausgespäht, teilte Yahoo mit. Allerdings seien keine Kreditkarten- und Bankkontoinformationen entwendet worden. Hinter dem Angriff vermutet das Unternehmen Hacker mit staatlichem Hintergrund. Damit meint Yahoo offenbar Hackergruppen, die für externe staatliche Geheimdienste arbeiten. Die Daten sollen im August dieses Jahres im Dark Web, quasi dem illegalen Schwarzmarkt des Internets, zum Kauf angeboten worden sein. Yahoo mahnte seine User, die seit 2014 ihr Passwort nicht geändert hätten, dies möglichst schnell zu tun. Zudem würden betroffene Kunden des Internetdienstes informiert. Außerdem riet das Unternehmen, besonders vorsichtig zu sein, wenn User E-Mails von unbekannten Adressen erhalten, die mit Anhängen versehen sind und aufgefordert werden, diese zu öffnen. Denn selbst wenn die Hacker nicht in die Yahoo-Profile vordringen können, können sie auch Daten wie Namen und E-Mail-Adressen für gezielte sogenannte Phishing-Nachrichten nutzen, um damit Schadsoftware auf den Kundenrechnern zu installieren. Diese könnten dann weitere Passwörter und andere Daten ausspähen. Es ist nicht der erste Angriff auf Yahoo. Bereits vor 4 Jahren waren dem Unternehmen rund 450.000 unverschlüsselte Passwörter gestohlen worden.